Die Feiern zum 40. Jahrestag der Staatsgründung der DDR erreichen heute ihren Höhepunkt. Ein Staatsempfang steht ebenso auf dem Programm wie ein Gespräch unter vier Augen zwischen Erich Honecker und Michail Gorbatschow, aber auch eine Parade der Nationalen Volksarmee, die um 10 Uhr heute Morgen begann. Zur gleichen Zeit übrigens fand in Rostock eine Flottenparade statt. Was es bei der Militärschau in Ost-Berlin zu sehen gab, schildert Ihnen nun Hans-Dieter Schulz. Die Kosten dieser Parade sind hoch. Die Vorbereitungen waren langwierig. Auch auf der Start- und Landebahn 2 des Flughafens Schönefeld wurde geübt. Dort mussten sich 14 Marschblöcke mit je 144 Paradierenden sowie das Vereinigte Musikkorps einem harten Training unterziehen, das besonders den Fahnenkommandos viel abverlangte. Das berichtet Oberstleutnant Heinz Rabe in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Volksarmee. Brav, sagte dem Oberstleutnant ein Maat von der DDR-Flottenschule Walter Steffens, ich zitiere, uns allen ist klar, dass der Weg zur Perfektion, die für ein solch bedeutendes Ereignis notwendig ist, ein großes Maß an Disziplin und Einsatzbereitschaft erfordert. Zitat Ende. Nach der Einleitungsfanfare begann die Parade laut Übertragung im Ostberliner Fernsehen so. Der Kommandierende der Parade, Generaloberst Horst Stechbart, Stellvertreter des Verteidigungsministers, Chef der Landstreitkräfte. Diesen! Achtung! Reden wir dann! Gewirr! Zur Meldung! Die Augen! Blick! Er meldete dem Verteidigungsminister, Armeegeneral Kessler. Der fuhr dann die Front ab und begrüßte die Truppen. Genossen Soldaten und Matrosen, Unteroffiziere und Made, Genossen Fähnriche und Offiziere, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass in Berlin Hurra geschrien wurde und abermals zum falschen Zeitpunkt. Nachdem Armeegeneral Kessler dem Generalsekretär der SED Meldung erstattet hatte, neben Honecker stand Gorbatschow, begann mit Tschingdarasabum der Vorbeimarsch im Stechschritt. Überhörbar 200 Militärmusiker der Vereinigten Musikkorps, der MVA und der Grenztruppen. Nach einer knappen halben Stunde wurde die Militärmusik übertönt. Die Motorengeräusche werden lauter. Diese mittleren Panzer aus der berühmten T-Reihe sowjetischer Konstruktion, es sind T-72. Diese Panzer sowie unterschiedliche Arten von Raketen und Geschützen bestätigten, dass immer noch gilt, was Erich Honecker vor reichlich 17 Jahren erklärt hat, ich zitiere aus dem Neuen Deutschland vom 7. Januar 1972, wir bleiben wachsam, halten das Pulver trocken und leisten unseren Beitrag, um die militärische Überlegenheit der Warschauer Vertragsstaaten über den imperialistischen Klassengegner ständig zu sichern. Károly Gross, der Generalsekretär der Sozialistischen Arbeiterpartei Ungarns, will sich offenbar nach dem Parteitag, der gegenwärtig in Budapest stattfindet, aus der Politik zurückziehen. Erst im Mai 1988 hatte Gross den Vorsitz der Partei übernommen. Er wird dem konservativen Flügel zugerechnet und ist nun wohl an den Fraktionsauseinandersetzungen in seiner Partei gescheitert. Gábor Kiszely in Budapest, wie ist denn diese Ankündigung von Gross auf dem Parteitag aufgenommen worden? War das eine Überraschung? Das war keineswegs eine Überraschung, da diese Geste von Károly Gross von politischem her keine besondere Bedeutung hat, nämlich der Posten des Generalsekretärs soll auf dem Parteitag ganz einfach abgeschafft werden. Károly Gross wird also nicht viel übrig bleiben. Er kann selbstverständlich in der Gruppe bzw. in der politischen Gruppierung, die eventuell aus den Konservativen entsteht, als eine neue Partei wieder eine Rolle spielen. Aber das ist eine andere Frage, für die sich der Parteitag, der Richtung Reformismus tendiert, nicht sehr viel interessiert. Hm. Worum geht es denn nun gegenwärtig heute auf dem Parteitag, der ja gestern begann? Wo sind die wichtigsten Streitpunkte im Moment? Nun, es geht weiterhin um die Zukunft der neuen Partei. Immer mehr führende Reformer sprechen sich dafür aus, dass keine erneuerte Partei aus der alten entstehen sollte, sondern eine vollkommen neue. Und wichtig ist in dieser Hinsicht, dass dieser Reformer wie Imre Poschkai oder halt Miklós Németh, der Ministerpräsident, von immer mehreren Delegierten, insbesondere aus der Provinz, unterstützt werden. Heißt das, dass Imre Poschkai und die mit ihm den reformerischen Flügel vertreten, diesen Parteitag möglicherweise auch benutzen, als Gelegenheit für jeden sichtbar und spektakulär aus der Partei auszusteigen? Sie haben dieser Politiker an der Spitze, Imre Poschkai, haben nicht mehr die Absicht, irgendwie spektakulär auszusteigen. Ihre Chancen, dass sich die Partei, dass eine neue Partei unter dem Namen Sozialistische Partei Ungarns entstehen wird, sind sehr gut. Diese Chancen sind gestiegen. Allerdings eine Kriegserklärung ist heute auch schon erfolgt, nämlich einer der Führer der Konservativen, János Berec, hat vor einigen Stunden erklärt, wenn der Parteipräsident Rezső Nyers die Partei, die neue Partei nicht mehr als kommunistisch bezeichne, so müsse er sich entscheiden, ob er nun die gegenwärtige verlasse oder nicht. Er, Berec, fühle sich weiterhin als Kommunist und werde auch so handeln. Wie sehen denn die orthodoxen Kommunisten überhaupt die Zukunft ihrer Partei? Nun, das ist eine ganz interessante Geschichte im Hintergrund, nämlich der Streit ums Parteivermögen hat bereits angefangen. Sowohl die Reformer, die neue Partei gründen wollen, als auch die Konservativen, die sich noch nicht definitiv entschieden haben, haben Anspruch auf das Parteivermögen, auf das Vermögen der gegenwärtigen Partei angemeldet. Und jetzt kommt es gerade zu einer Pause von mehreren Stunden. In dieser Sitzungspause soll entschieden werden, wer nun die gesetzliche, erbliche Nachfolge dieses Parteivermögens nun sein wird. Das ist eine schwerwiegende Frage, nämlich selbst in D-Mark gerechnet handelt es sich da um schwere Millionen. Wie ist denn, Herr Kisseli, das Interesse der Bevölkerung an diesem Parteitag? Lässt sich das schon absehen? Nun, im Gegensatz zu den Spannungen und zur offensichtlichen Nervosität, die die Atmosphäre des Parteitages beherrschen, ist die Bevölkerung weitgehend gelassen. Die demokratischen Parteien haben ja alle erklärt, sie wollen den Parteitag in Ruhe beobachten bzw. die progressiven Richtungen unterstützen. Was die Reaktion des Bürgers von der Straße, des Alltagsbürgers angeht, so kann man sagen, auch wohl gelassen, ruhig und viel mehr für die Reformer eingestellt. Man hofft halt, dass es endlich mal zu einer Lösung kommt, dass das Land bis zu den freien Wahlen auch von einer Partei regiert wird, die keinen Schaden mehr anrichten kann. Gábor Kisseli aus Budapest über den Parteitag der Sozialistischen Arbeiterpartei Ungarns. Der tschechoslowakische Außenminister Johannes hat tiefgreifende gesellschaftliche Reformen in seinem Land angekündigt. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York sagte Johannes heute, in der CSSR hätten Umstrukturierungen und eine Demokratisierung mit dem Ziel begonnen, den Sozialismus weiter zu stärken und zu verbessern. Bei den Reformbemühungen lasse man sich leiten von den in der Sowjetunion und in anderen sozialistischen Ländern gemachten Erfahrungen, erklärte der tschechoslowakische Außenminister. Die ungarische Regierung hat den 23. Oktober, den Jahrestag des Volksaufstands von 1956, zum nationalen Gedenktag erklärt. Noch vor einem Jahr hatte der damalige Ministerpräsident Groß gegen eine friedliche Veranstaltung zum Gedenken an die Protesterhebung Polizei eingesetzt. Bei dem Aufstand 1956 kamen schätzungsweise 25.000 Menschen ums Leben. Bilder vom späten Abend, die Innenstadt von Ost-Berlin. Der Demonstrationszug ist auf etwa 7000 Menschen angewachsen. Auf die Straße skandieren sie und finden bei Schaulustigen Unterstützung. Es wird die größte Straßendemonstration, die Ost-Berlin seit dem 17. Juni 1953 erlebt hat. Stasi raus, Demokratie und immer wieder Gorbi Gorbi. Hochrufe für den Hoffnungsträger aus Moskau. Er hat kurz zuvor die DDR verlassen. Als sie vor dem Gebäude der staatlichen Nachrichtenagentur ADN vorbeiziehen, verlangen sie Pressefreiheit. In Anwesenheit zahlreicher westlicher Kamerateams hält sich die Polizei weiter zurück, begnügt sich damit, den Demonstrationszug abzublocken. Soweit unsere Berichterstattung aus Ost-Berlin. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bonn und Warschau in dieser Woche über die Grundlagen für eine weitere Aussöhnung geeinigt. Damit ist der Weg frei für eine Reise von Bundeskanzler Kohl nach Warschau. Vorgeschlagen ist der 10. November. Was sonst noch in dieser Woche passierte, einige Kurzberichte. Neuanfang in Budapest. Beim Parteitag der ungarischen Kommunisten hat sich der Reformflügel um Staatsminister Posgoy durchgesetzt. Die Mehrheit der Delegierten beschloss, sich aufzulösen und als neue sozialistische Partei anzutreten. Reformer wie der Parteivorsitzende Niasch wollen mit der stalinistischen Vergangenheit brechen. Nur so habe die Partei eine Erfolgschance bei der Wahl im kommenden Frühjahr. Der konservative Flügel um Generalsekretär Gross konnte sich nicht durchsetzen. Gross selbst will aus der Politik ausscheiden. Verteidigungsministertreffen in den USA. Zu einem sechstägigen Besuch ist der sowjetische Verteidigungsminister Jasow in die Vereinigten Staaten gereist. Er wurde von seinem Amtskollegen Cheney begrüßt. Jasow besichtigte mehrere militärische Einrichtungen der Marine und Luftwaffe. Er informierte die USA über neue Einzelheiten der angekündigten Truppenverringerung in Osteuropa. Beide Seiten bezeichneten die Gespräche als sachlich und konstruktiv und kündigten einen Gegenbesuch Cheneys in Moskau an. Putschversuch in Panama. Zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Jahren haben regierungstreue Truppen eine Militärrevolte gegen den starken Mann von Panama, General Noriega, niedergeschlagen. Zwei Tage hielt sich der Erfinder von Glasnost und Perestroika im anderen deutschen Staat auf, als Gast bei den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen. Lange und ausführlich sprachen Michail Gorbatschow und Erich Honecker aus diesem Anlass miteinander. Die deutliche Mahnung aber an das reformunwillige SED-Regime, sie war höchstens zwischen den Zeilen sowjetischer Stellungnahmen zu lesen. Seine Bewertung der Gespräche in Ost-Berlin gab Gorbatschow gestern im sowjetischen Fernsehen bekannt. Hermann Krause berichtet. Das sowjetische Fernsehen strahlte gestern in der Hauptnachrichtensendung Vremya ein Interview mit Generalsekretär Michail Gorbatschow aus, in dem er erklärte, im Mittelpunkt seiner Gespräche mit den Mitgliedern des Politbüros der SED hätten Überlegungen gestanden, was man ändern und verbessern müsse, sowohl in der Wirtschaft als auch in Bezug auf das Funktionieren von politischen und gesellschaftlichen Strukturen. Ob damit das sowjetische Staatsoberhaupt Reformen in der DDR anmahnte, geht aus dem Text des Interviews nicht eindeutig hervor, lässt sich aber aus dem Zusammenhang ablesen. So sagte Gorbatschow, die Menschen in der DDR machen sich Gedanken, wie es weitergehen soll. Bei seinen Treffen mit den Bürgern der DDR habe er den Eindruck gewonnen, dass besonders die Jugendlichen nicht nur aus Solidarität mit der Perestroika in der Sowjetunion sympathisieren, sie seien vielmehr selbst heiße oder feurige Anhänger dieser Politik. Die sozialistische Welt ändere sich, der Sozialismus befinde sich in einer Phase der tiefen Umgestaltung. Jedes sozialistische Land, so fuhr Gorbatschow fort, müsse darauf reagieren und habe dabei ein unterschiedliches wirtschaftliches und soziales Niveau erreicht. Darin aber sehe er kein Drama, dies entspreche vielmehr der Lehre. Gorbatschow hatte am Samstag rund zwei Stunden mit Generalsekretär Erich Honecker gesprochen. Zu der Unterredung kamen anschließend führende SED-Funktionäre hinzu. Gestern hatte Gorbatschow in der Pravda auf die Frage eines Reporters über die Perestroika in der DDR geantwortet, dass für ihn entscheidend sei, was die Bürger der DDR selbst darüber denken. Wenn die Sowjetunion ihre Umgestaltung nur nach Anweisungen von außen gemacht hätte und nicht nach eigenen Erfahrungen, dann, so Gorbatschow, hätten wir mit der Umgestaltung nichts erreicht. Jedes Volk habe selbst festzustellen, was sein Land brauche. Gorbatschow im Zitat: Wir kennen unsere deutschen Freunde und ihre Fähigkeit, politisch vorauszuschauen. Die Berichterstattung in den sowjetischen Medien ansonsten ist geprägt von optimistischen Grundtönen. Die Errungenschaften der DDR werden in den buntesten Farben geschildert, der Zusammenhalt im sozialistischen Lager gepriesen. Unter der Überschrift Leitbild Freundschaft drucken heute die führenden Zeitungen einen TASS-Bericht über die Militärparade in Ost-Berlin ab, zählen die Liste der Gäste und Verbündeten auf. Gleichzeitig richtet der Pravda-Korrespondent aus Ost-Berlin in einer Reportage wiederum Angriffe gegen die Bundesrepublik. Gerade vor den Feierlichkeiten sei die DDR verstärkt diskriminiert worden und revanchistische Kräfte hätten versucht, die angeblich noch offene deutsche Frage in den Mittelpunkt zu rücken. Bei seinen Gesprächen in Ost-Berlin und auch schon im Vorfeld hatte Gorbatschow eindeutig einer Änderung der europäischen Grenzen gemäß der Nachkriegsordnung eine Absage erteilt. Ein wenig verdrängt von den Geschehnissen in der DDR, ereignete sich in Ungarn am Wochenende Bemerkenswertes. Durch einen Kompromiss zwischen Reformern, Gemäßigten und Konservativen wurde die ungarische Sozialistische Arbeiterpartei aufgelöst. Auf ihrem Parteitag beschloss die Partei ihre Neugründung als Ungarische Sozialistische Partei. Über diese Abkehr von mehr als 40 Jahren kommunistischer Herrschaft in Ungarn berichtet Gábor Kisseli. Nachdem die Euphorie vorbei ist, sprechen auch schon jene von einem Kompromiss, die gestern Abend noch die Geburt der Sozialistischen Partei Ungarns als einen hinwegfegenden Sieg der Reformer gefeiert haben. In der Tat, die politische Organisation, für deren Entstehung 1182 der 1279 Delegierten gestimmt haben, mag sicherlich die Dogmen der Diktatur des Proletariats oder des leninistischen demokratischen Zentralismus verworfen haben. Sie hat sich aber von jenen, die die Schuld für die Fehler und Versäumnisse der nicht einmal so fernen Vergangenheit tragen, nicht getrennt. Gewiss. Jedes Parteimitglied ist aufgefordert, seine Absicht in der Partei zu verbleiben, bis Ende dieses Monats kundzutun. Die von Imre Pozsgai so laut und resolut verkündete Abrechnung mit den Verantwortlichen hat jedoch nicht stattgefunden. Die diesbezüglichen Initiativen wurden stets elegant übergangen und unter den Teppich gekehrt. Das spektakuläre Rollen der Köpfe war freilich nicht zu erwarten. Die offenherzige Öffnung für jeden, der bereit ist, sich für die Reformziele, so für die demokratische Partei, für den Pluralismus und für die Rechtsstaatlichkeit einzusetzen, ist jedoch etwas zu viel auf einmal. Wer garantiert uns, fragte heute Nachmittag ein Delegierter im Plenarsaal, dass der nun zum Gärtner gemachte Ziegenbock künftig aufs Kraut verzichten wird? Denn die Bereitschaft, sich zu den guten Absichten zu bekennen, scheint den auf einmal so kompromissfreudig gewordenen Reformen auszureichen. Gegenwärtig wird gerade an der Institutionalisierung dieser Absicht gearbeitet. Der Kongress debattiert über die Demokratisierung der Struktur und der Satzung. Die Praxis, so finden es aber zahlreiche Delegierte, wird etwas anders aussehen. Die Basisorganisationen und ihre Funktionäre sollen bald neu gewählt werden. Das ist nun mal verankert worden. Ob aber die alten Machthaber auf den unteren und mittleren Ebenen der Apparate ihre Posten wortlos hergeben oder lieber doch versuchen werden, sich als frischgebackene Reformer zu behaupten, das ist die Frage, die viele Delegierte beschäftigt. Sie befürchten, dass der zum Schutze der Oppositionen bald ausbrechende Verbalreformismus weder die Erneuerung fördern, noch das Ansehen der Partei im Lande erhöhen wird. Gemäßigt gewordene Reformer haben heute schon entschieden fürs Abwarten plädiert. Es bleibt also der moralischen Haltung der Konservativen überlassen, ob sie nun konsequent bleiben und auf der Ablehnung des Reformkonzeptes beharren. Der führende Konservative Karel Gross hat sich bis zur Stunde nicht eindeutig dazu geäußert. Die Einheit der Partei ist also gerettet. Die wenigen, die ihre Mitgliedschaft nicht erneuern werden, können freilich mit der Zeit eine eigene kommunistische Partei gründen, die mehr als bedeutungslos sein wird. Gewiss werden in der neuen Sozialistischen Partei Ungarns die Konservativen vorerst keine führenden Positionen erhalten. Es sei, dies wird im Hinblick auf ihr Lager, das sich freilich auch mit hinübergerettet hat, notwendig sein. Und da geht es wieder einmal, wie bisher, um die Einheit der Partei. Indes ist die Öffentlichkeit langsam kongressmüde geworden. Der Alltagsbürger interessiert sich wenig für Plattformen. Man hätte aber gern gewusst, wer von den Kommunisten für die 16 Milliarden Dollar betragenden Westverschuldung des Landes verantwortlich ist. Die Antwort ist jedoch ausgeblieben. Wir kommen noch einmal zurück zum Schwerpunktthema dieser Sendung. Seit der Flucht vieler junger DDR-Bürger in den vergangenen Wochen und Tagen, aber auch nach dem immer massiver werdenden Aufbegehren in der DDR selbst, stellt sich für Bonn, also für Regierung und Opposition gleichermaßen, die Frage auch nach einem Wandel in der Deutschlandpolitik. Dietrich Schwarzkopf widmet seine Kolumne diesem Thema. Es sieht so aus, als zeichne sich ein beträchtliches Maß an Übereinstimmung zwischen der Bonner Koalition und der sozialdemokratischen Opposition darüber ab, wie sich die Bundesrepublik in der nächsten Zeit gegenüber der DDR verhalten soll. Das Stichwort gemeinsame Deutschlandpolitik wird wieder akut. Schaut man sich die Bereiche der Gemeinsamkeit an, so stellt man fest, dass noch eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten ist. Egon Bahr, einer der Urheber der sozialliberalen Deutschlandpolitik, hat die Bereitschaft des Bundeskanzlers zu umfassender wirtschaftlicher und finanzieller Hilfe im Falle einer tatsächlich ausgeübten Reformbereitschaft der DDR als den richtigen Ansatz bezeichnet. Mit Bundesaußenminister Genscher, der Ihnen als Wahrer der Kontinuität in der Deutschlandpolitik gilt, sehen sich die Sozialdemokraten ohnehin in Übereinstimmung. Bundeskanzler Kohl hat sich bereit erklärt, der DDR ein konkretes und weit in die Zukunft weisendes Angebot zu machen, das umfassende Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, von Verkehr und Umweltschutz zum Inhalt hat. Voraussetzung sei, dass die DDR grundlegende politische und wirtschaftliche Reformen in Gang setzt. Es ist also ein bedingtes Angebot, das ohne die Ingangsetzung von Reformen nicht gemacht werden soll. Wie sollen die Reformen aussehen, die geeignet sind, Bonn zu der angekündigten hilfreichen Zusammenarbeit zu bewegen? Der Bundeskanzler hat die allgemeine Voraussetzung genannt, die Lebensverhältnisse in der DDR müssten sich so verbessern, dass sich die Menschen in ihrer angestammten Heimat wohlfühlen und bleiben wollen. Dies macht zunächst einmal klar, dass die Bundesrepublik nicht zur Flucht aus der DDR ermutigen will. Widerlegt wird damit die törichte Ostberliner Behauptung, die Bundesrepublik stachele die Fluchtbewegung an, um die DDR zu destabilisieren. Die Äußerung des Kanzlers lässt keinen Zweifel daran, dass die Bundesrepublik in der DDR-Führung ihren Gesprächspartner sieht und nicht etwa abwarten will, bis sich dort ein Wechsel vollzogen hat, der Bereitschaft zur Liberalisierung ausdrückt. Das Argument ist sicher zutreffend, dass, wer das Schicksal der Deutschen in der DDR erleichtern will, mit den Machthabern verhandeln muss. Dies schließt Kontakte zu Oppositionsgruppen in der DDR keineswegs aus. Als Gorbatschow in Ost-Berlin die Gewissheit ausdrückte, die SED werde zur Lösung der Fragen, die die DDR-Bürger bewegen, die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Kräften suchen, hat er wohl kaum allein die ohnehin von der SED beherrschten Organisationen gemeint. Westdeutsche Kontakte zu Oppositionsgruppen in der DDR müssen vermeiden, den DDR-Behörden Material für den Vorwurf zu liefern, es handle sich bei den Gruppen um Instrumente des Westens. Zum anderen ist die Forderung des CSU-Vorsitzenden Weigel sehr berechtigt, den Oppositionellen in der DDR müsse Schutz durch die Weltöffentlichkeit geboten werden, in dem Sinne, dass Behinderungen und Verfolgungen mit größtmöglicher Öffentlichkeitswirkung angeprangert werden. Dazu können kontinuierliche westdeutsche Kontakte wirksam beitragen. Zu der Frage, wie Reformen in der DDR aussehen sollten, hat es an Anregungen nicht gefehlt. Mehr Bewegungsfreiheit für die Blockparteien außerhalb der SED, Zulassung freier Gewerkschaften, womöglich Zulassung einer sozialdemokratischen Partei, die Möglichkeit, bei Wahlen zwischen mehreren Kandidaten zu entscheiden und vor allem Reisemöglichkeiten, die den Deutschen in der DDR das Gefühl des Eingesperrtseins nehmen. Mehr Reisemöglichkeiten werfen sogleich das Devisenproblem auf, dem dadurch begegnet werden könnte, dass DDR-Bürgern bei Reisen in die Bundesrepublik ermöglicht wird, einen bestimmten Betrag ihres Geldes 1:1 in D-Mark umzutauschen. Das zentrale Problem ist jedoch, dass die DDR nach ihren bisherigen Bekundungen nur Reformen auf dem Boden des Sozialismus zulassen will und Reformen nach westlichen Vorstellungen strikt ablehnt. Vorstellungen, wie den Menschen mehr elementare Freiheiten zu verschaffen sind, sind aber eben westliche und nicht solche auf dem Boden des DDR-Sozialismus. Reformen nach westlichen Vorstellungen erschüttern die Legitimation des DDR-Staates, der nicht national legitimiert ist und keine andere Existenzrechtfertigung vorweisen kann als seinen Sozialismus. Verzicht auf Reformen erhöht jedoch den Druck im Kessel und stärkt damit das Verlangen nach Reformen. Demonstranten gestern Abend in Ost-Berlin. Der Ruf nach Reformen ertönte dort, aber auch in Leipzig, Dresden, Plauen, Jena und Potsdam gingen Tausende, meist jugendlicher Menschen auf die Straßen, um ihre Forderungen an das SED-Regime loszuwerden. Die Reaktion der Obrigkeit, Einsatz von Staatspolizei, Stadtsicherheit und Militär. Außen hin ist wieder Ruhe eingekehrt in Ost-Berlin. Die Polizeitruppen, das Wachregiment der Staatssicherheit und die Betriebskampfgruppen sind wieder abgezogen aus dem Prenzlauer Berg, die Verkehrssperren aufgehoben, die Straßen wieder frei. Nur an der Gethsemane-Kirche, in deren Umgebung sich die stundenlangen Auseinandersetzungen während der Nacht abgespielt hatten, sind weiter Polizeiposten stationiert. In den Morgenstunden sind die DDR-Medien erstmals selbst auf die Ereignisse eingegangen, allerdings nur in der Form einer knappen ADN-Meldung, die um 8.52 Uhr verbreitet und dann auch in den Nachrichtensendungen verlesen wurde. In den Abendstunden des 7. Oktober versuchten in Berlin Randalierer, die Volksfeste zum 40. Jahrestag der DDR zu stören. Im Zusammenspiel mit westlichen Medien rottenten sie sich am Alexanderplatz und Umgebung zusammen und riefen republikfeindliche Parolen. Der Besonnenheit der Schutz- und Sicherheitsorgane sowie der Teilnehmer an den Volksfesten ist es zu verdanken, dass beabsichtigte Provokationen nicht zur Entfaltung kamen. Die Rädelsführer wurden festgenommen. Nur von Ost-Berlin ist in dieser Version die Rede. Von den Demonstrationen in Dresden, Leipzig, Plauen, Jena und Potsdam dagegen kein Wort. Besonders in Dresden soll es heftig zugegangen sein. Es wurde während der Nacht von harten Schlagstockeinsätzen und von Verletzten berichtet. In Leipzig wie in Plauen im Vogtland strömten anderen Berichten zufolge jeweils mehrere tausend Menschen zusammen. Es wurden auch Wasserwerfer eingesetzt. In Ost-Berlin ging die stundenlange Konfrontation erst in den frühen Morgenstunden zu Ende. In der Schönhauser Allee inmitten des Kiezviertels Prenzlauer Berg rückten Polizeiketten, aber auch Betriebskampfgruppen und Teile des Wachregiments der Staatssicherheit immer wieder gegen die Demonstranten vor, die gegen Mitternacht nur mehr einige hundert zählten. Zeitweilig kam es zum Sitzstreik vor den Polizeiketten. Immer wieder wurde gerufen, keine Gewalt. Tatsächlich verliefen die Auseinandersetzungen über lange Zeit in verhältnismäßig ruhigen Bahnen, selbst als in einer Nebenstraße rund 100 Menschen festgenommen wurden und in der Nähe bereits drei Wasserwerfer aufgefahren waren, kam es im Wesentlichen nicht zu Handgreiflichkeiten. Nach Mitternacht wurden westliche Journalisten von der Volkspolizei nachdrücklich zum Verlassen des Einsatzgebietes aufgefordert. Danach soll es dann, wie Augenzeugen später berichteten, zum harten Vorgehen gegen die Menschengruppen gekommen sein. Sie seien durch Lastwagen mit aufmontierten Gittern zusammengetrieben worden, wie mit dem Schneeschieber. Es habe erneut zahlreiche Festnahmen gegeben, zum Teil seien Unbeteiligte geprügelt worden, auch Fahrgäste aus dem nahegelegenen S-Bahnhof seien einbezogen gewesen. In einem Hinterhof seien Demonstrantengruppen von der Polizei eingekesselt worden. Auch die Wasserwerfer kamen zum Einsatz, sie hätten auch auf die umliegenden Balkons gezielt. Dabei seien auch Kinder getroffen worden. Die Menge ist nach diesen Angaben dann wieder in Richtung Innenstadt getrieben worden. Erst in der Nachbarschaft zum Alexanderplatz, wo auch das Polizeipräsidium liegt, hätten sich die Menschen zerstreut und der Einsatz sei beendet worden. Die Opposition in der DDR organisiert sich mehr und mehr. Es bilden sich Bürgerrechtsgruppen wie unlängst das Neue Forum und der Demokratische Aufbruch. Sie alle fordern Veränderungen und Wandel in der DDR. Von einer weiteren oppositionellen Bewegung war heute zu hören. Mehrere Personen, darunter Pfarrer aus der Provinz der DDR, gründeten die Sozialdemokratische Partei in der DDR. Die Volksfront in Lettland als Sammelbewegung der national orientierten Kräfte hat ihre Forderung nach Unabhängigkeit nun auch in Programmform gegossen. Wobei aber nicht der Austritt aus dem sowjetischen Staatsverband gefordert wird. Dafür tritt andererseits die Republik Aserbaidschan ein, die sich praktisch seit langem in einer Art Kriegszustand mit der benachbarten Republik Armenien befindet. Stichworte Bergkarabach, Wirtschaftsblockade, Schießereien. Angeblich will die Zentralregierung in Moskau nun mit Hilfe von Truppen den Gütertransport auf Straße und Schiene gewährleisten. Zur Situation der Bericht von Hermann Krause aus Moskau. Die Situation im Transkaukasus hat sich auch nach Auflösung der Eisenbahnblockade in Aserbaidschan keineswegs entspannt. Wie aus Baku zu erfahren war, fand in der aserbaidschanischen Hauptstadt auf dem zentralen Leninplatz gestern Abend wieder eine Demonstration mit mehreren hunderttausend Menschen statt. Dabei rief eine Schriftstellerin zur Einheit des türkischen Volkes auf. Die Aserbaidschaner gehören mit zu den sogenannten Turkvölkern, der größte Teil von ihnen lebt im Iran. Allerdings ist ein islamischer Fundamentalismus wie unter dem Regime der Ayatollahs in Aserbaidschan nicht anzutreffen. Dennoch halten sich nach Augenzeugenberichten Delegationen aus dem Iran zurzeit in Baku auf. Auf der Kundgebung wurde verlangt, dass der Oberste Sowjet in Moskau bis zum 20. Oktober die Forderung des Obersten Sowjet von Aserbaidschan behandeln solle, der gefordert hatte, die von Moskau verhängte Sonderverwaltung für Nagorno-Karabach aufzuheben. Aserbaidschan hatte sich am 24. September selbst für souverän erklärt. Demnach müssten alle Gesetze, die in Moskau vom Obersten Sowjet verabschiedet werden, vom Obersten Sowjet in Baku nachträglich genehmigt werden. Diese Situation hatte sich noch weiter verkompliziert, nachdem auf die Ankündigung des obersten Sowjet, Militär in das Krisengebiet zur Sicherung der Eisenbahn zu entsenden, ein Vertreter der Volksfront mit weiteren Streiks drohte. Zu der Situation um Nagorno-Karabach hieß es in Baku, zahlreiche Züge seien des Nachts beschossen worden, deshalb könne man nur tagsüber den Zugverkehr aufrechterhalten. Ob dies ein taktisches Argument ist, um auf anderem Wege die Blockade fortzusetzen, lässt sich angesichts der widersprüchlichen Informationen nur schwer einschätzen. Erst am Wochenende hatte TASS gemeldet, dass es in Nagorno-Karabach täglich zu blutigen Zusammenstößen komme. Jugendliche aus der aserbaidschanischen Stadt Shusha hätten ein nahegelegenes armenisches Dorf beschossen. Die Verbindung zur Außenwelt sei weitgehend unterbrochen. So ist von den Extremisten sogar eine Brücke gesprengt worden. Autos und Häuser wurden laut...